Estrellas de Medianoche renueva su formato. Renueva su formato. De 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros: house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, nuevo formato, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Ginny, komm, come on, steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns? Halt, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen. Und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir. No!

80 en Estrellas de Medianoche. think I'm gonna have to stay. De medianoche, una balada de los 90. spaces, fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. I tried to go on like I never knew you. I'm awake, but my world is half asleep. Tell me I should carry on, but I am swimming in an ocean all alone. Baby, my baby, it's written on your face. You still wonder if we made just De medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Sometimes I feel like I am drunk behind the wheel of possibility, however it may roll. Give it a spin, see if you can somehow factor in. You know there's always more than one way to say exactly what you mean to say. Was I out of my head or was I out of my mind? It was hard to find. Don't matter what I say, only what I do. I never mean to do bad things to you. So quiet, but I finally woke up. If you're sad, then it's time you spoke up too. Was I out of my head? Was I out of my mind? How could I have ever body full of liquor with a cocaine kicker, and I'm feeling like I'm 30 feet tall. So lay it down, lay it down. You got your legs up in the sky with the devil in your eyes. Let me hear you say you want it all. It's a killer, you'll be banging on my chest, bang, bang, gorilla. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I wanna tell you. De medianoche, una power ballad things I wanna say sometimes. There's no one here but you and me in that broken old street light. Lock the doors, leave the world outside. All I've got to give to you, believe me. Rosanna, Rosanna, like you could ever care for me. Rosanna, she's gone.